Worauf gründet der Parlamentarische Ausschuss für Entschädigungsforderungen seine Ergebnisse? Wie hat er gearbeitet? Der Untersuchungsausschuss hat in allen in Griechenland vorhandenen Archiven recherchiert, in Unterlagen des Finanzministeriums, unter anderem, das war die Hauptquelle, und hat über Jahre mit historisch-wissenschaftlichen Methoden versucht zu ermitteln, wie groß tatsächlich die Kriegsschäden gewesen sind. Und diese Summe, die jetzt dabei rausgekommen ist, ist das Ergebnis dieses Ausschusses, der über zwei Legislaturperioden getagt hat und jetzt am vorläufigen Ende ist. Einige Schäden lagen ja auf der Hand, einige Elemente dieser Forderungen waren auch seit längerem bekannt. Gibt es jetzt bei diesem Endergebnis irgendetwas Neues, vielleicht etwas, was euch auch überrascht hat? Also ich muss dazu sagen, dass uns bisher die Ergebnisse auch nur aus den Medien bekannt sind. Es gibt den Ausschussbericht bisher nur in griechischer Sprache, wird gerade übersetzt, sodass wir uns mit den Details noch nicht so ganz beschäftigen konnten. Ein Aspekt, auf den der Arbeitskreis Dystomo immer besonderen Wert legt, sind die individuellen Forderungen. Das heißt, die Forderungen vor allen Dingen der vielen Massakeropfer in Griechenland. Und der Bericht enthält sowohl die staatlichen Forderungen als auch die Forderungen von Individuen. Also er setzt sich aus den verschiedenen Komponenten, die du schon aufgeführt hattest, zusammen. Uns ist halt wichtig, dass darunter auch die Forderungen der individuellen Opfer fallen. Die griechische Regierung will nun in ihrer neuen Initiative auf diplomatischer und falls nötig auf gerichtlicher Ebene gegen Berlin vorgehen, so Tsipras am 16. August, wenn die deutsche Bundesregierung weiterhin die Zahlungen verweigert. Ist schon klar, welche Schritte damit konkret gemeint sind? Also ganz klar ist das nicht. Es ist zumindest erstmal eine Aussage. Deswegen haben wir uns ja auch so geäußert, dass wir das begrüßen. Nun hat es andere Ankündigungen der griechischen Regierung schon gegeben, denen dann nichts gefolgt ist. Ob das in diesem Fall anders sein wird, ob Tsipras tatsächlich das ernst meint und tatsächlich das tun wird, was jetzt anstünde, ja, das wird man halt sehen und das wird sicherlich auch sehr viel von der innenpolitischen Situation in Griechenland abhängen. Tatsache ist, man will der deutschen Regierung diese Dokumentation zur Verfügung stellen. Ich gehe davon aus, dass das inzwischen auch passiert ist, dass das Auswärtige Amt die hat. Nach unserer Kenntnis gibt es dazu noch keine Äußerung. Die griechische Regierung bzw. der Ausschuss hat Empfehlungen gegeben, wie jetzt damit zu verfahren ist. Und die Empfehlung lautet unter anderem, dass es zunächst mal eine diplomatische Note an Deutschland geben solle, dass die Höhe der Reparationsschuld so beziffert wird, wie das der Ausschuss getan hat in seinem Bericht und dass man dann auf eine Gegenäußerung der deutschen Seite wartet. Und dass man außerdem an verschiedene Gremien herantreten will. Es gibt eine Initiative zur Vorlage im Europaparlament, auch dort soll das thematisiert werden. Und auch auf UN-Ebene ist die Empfehlung, dieses Thema dann auch zur Diskussion zu stellen. Also die Empfehlung des Ausschusses selber, in diesem Ausschuss sind Vertreter oder waren und sind Vertreterinnen aller im Parlament vertretenen Parteien tätig gewesen. Dieser Ausschuss wird seinen Bericht im griechischen Parlament vorstellen. Das ist jetzt auf Ende September verschoben worden. Dann wird voraussichtlich das Parlament diesen Bericht verabschieden. Ich denke, da besteht eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit. Und dann stünde die griechische Regierung tatsächlich unter Zugzwang, dass das und wie sie das jetzt umsetzt. Aber wie es halt in der Politik immer so ist, die griechische Regierung steht natürlich auch weiter unter erheblichem Druck der sogenannten Geberländer und der Institutionen. Und ob Tsipras dann tatsächlich den Konflikt mit Deutschland, den das ja bedeuten würde, sucht, das bleibt natürlich abzuwarten. Und das wird natürlich auch davon abhängen, wie viel innenpolitischer Druck auf ihn ausgeübt wird in Griechenland selber. Nochmal höflich anfragen, ob die Bundesrepublik jetzt plötzlich gedenkt, 269 Milliarden Euro zu zahlen, wird ja höchstwahrscheinlich ergebnislos bleiben wie all die Jahre vorher. Da müsste ja dann schon auch ein höherer Druck aufgebaut werden. Es gab ja immer wieder die Diskussion über die Möglichkeit von Pfändungen deutschen Eigentums in Griechenland oder auch in Italien. Wurde sowas jetzt durch den Ausschuss auch diskutiert? Ja, auch das wurde thematisiert. Also es wäre schon das erste Mal, dass Griechenland eine konkrete Forderung stellt. Bisher haben griechische Politiker in Äußerungen immer mal wieder gesagt, die Reparationsfrage, die Entschädigungsfrage ist offen. aber sie haben nie konkrete Forderungen gestellt. Wenn die jetzige griechische Regierung das tun würde, wäre es ein Novum und es würde schon nochmal eine andere Bedeutung haben, als das, was bisher gewesen ist. Ich denke, die deutsche Regierung könnte es da nicht einfach so abtun und sagen, naja, wir setzen das weiter aus wie bislang, sondern dann wäre sie tatsächlich gefragt, sich dazu zu äußern, sich mit den rechtlichen, den wirtschaftlichen Implikationen dann auch auseinanderzusetzen. Ja, Druckmittel, die griechische Regierung hat natürlich nicht besonders viele Druckmittel, so schwach wie sie dasteht, so desolat wie die ökonomischen Verhältnisse derzeit in Griechenland sind. Und so wackelig, wie auch die Position der Regierung ist, was die Mehrheitsverhältnisse angeht, da darf man natürlich nicht zu viel erwarten. Das Fund, das man hat, sind tatsächlich die Individualprozesse und die Möglichkeiten individueller Klagen und Vollstreckungen. Der Fall Destumo ist ja weiter anhängig und es wird weiter versucht, in Italien gegen deutsches Eigentum zu vollstrecken. Und theoretisch gäbe es ja auch die Möglichkeit, das in Griechenland zu tun, was die griechische Regierung bislang verhindert hat auf deutschen Druck. Aber natürlich könnte es in einer zugespitzten Situation auch anders kommen und die griechische Regierung sagt, wir lassen jetzt die Vollstreckung doch zu. Im Übrigen gibt es nicht nur den Fall Destumo, der ja am bekanntesten ist, sondern es gibt, das hat sich so in den letzten Monaten herauskristallisiert, auch noch mehr Urteile, die aus den 90er Jahren stammen, auch aus anderen Regionen, zum Beispiel aus Kreta, wo Deutschland auch zu Zahlungen verurteilt wurde. Und im Moment sieht es danach aus, dass die Opferverbände tatsächlich auch gewillt sind, diese Forderungen, die damals so ein bisschen in der Schublade gelandet sind, weil man auf den Destumo-Fall gewartet hat, dass die hervorgeholt werden und dass man auch versuchen wird, aus diesen Urteilen zu vollstrecken. Und damit wäre dann tatsächlich auch eine Drucksituation innenpolitisch da, aus der vielleicht die Regierung dann nicht so leicht wieder rauskommt. Das ist jetzt eine Rechnung von griechischer Seite. Von deutscher Seite wird da natürlich immer gegengehalten und da finden sich auch willige Helfer. Im Februar hat die Welt eine These eines Mannheimer Historikers publiziert von Heinz Richter, der umgekehrt behauptet, Griechenland schulde Deutschland eigentlich noch etwas für die Besatzung. Den Zwangskredit, den Griechenland Deutschland gewähren musste, den habe es gar nicht gegeben, sondern da seien nur Rechnungen bezahlt worden für Güter, die in die besatzten Gebiete transportiert worden seien. Und auch sonst hätte Deutschland da hohe Kosten gehabt. Was hältst du von dieser These? Also die Ausführungen von Herrn Richter sind völlig absurd. Es steht seit langem fest, dass es die Zwangsanleihe gegeben hat. Das war im Übrigen auch ein System, was in anderen Ländern eingesetzt wurde, nur dass eben gegenüber Griechenland diese Schulden nicht bezahlt worden sind. Richtig ist, dass die damalige deutsche Besatzungsmacht aus dem griechischen Staatshaushalt die gesamten Kosten der Besatzung gedeckt hat und dass sie außerdem noch Mittel abgeführt hat zur Finanzierung anderer militärischer Unternehmen, wie zum Beispiel Rommels Afrika-Feldzucht. Diese Verrechnungen liefen so über eine Art Kontokorrenzkredit und den Saldo, der letztlich dabei herausgekommen ist, den haben die Nazi-Besatzer damals sogar anerkannt. Das ergibt sich aus verschiedenen historischen Dokumenten, die dazu auch veröffentlicht worden sind. Also diese Frage Zwangsanleihe, man kann über den Charakter diskutieren, vielleicht auch über die Höhe, aber nicht über die Tatsache, dass es sie gegeben hat. Das ist völlig absurd. Wie Richter auf die Idee kommen kann, das alles sei nun auf einmal ganz anders, das bleibt ihm überlassen. Richter hat sich von einem Konservativen mittlerweile zu einem offen revisionistischen Historiker entwickelt. Diese Veröffentlichungen von dem Herrn Richter, die haben tatsächlich in Griechenland nicht den Effekt gehabt, den sich vielleicht die deutsche Seite erhofft hat, sondern das Gegenteil. Das hat die Leute so sehr empört, das hat sozusagen die tiefsten Gefühle verletzt, dass da ein Deutscher daherkommt und die Menschen in Griechenland darüber belehrt, dass ihr Land eigentlich Schulden bei Deutschland habe aus der Besatzungszeit. Das hat tatsächlich auch dazu geführt, dass gerade jetzt alle sagen, okay, wenn ihr so kommt, dann werden wir jetzt alles in Bewegung setzen, um dann doch noch unsere Forderungen geltend zu machen, die bisher so in der Schublade lagen. Und dann werden wir eben doch noch versuchen, das durchzusetzen, was uns zusteht und was ihr uns so lange vorenthalten habt. Das könnte auch tatsächlich dann im Zusammenspiel zwischen dem, was jetzt im Parlament passiert und dem, was sozusagen auf der Ebene der Opfer und der Opfervereinigung passiert, könnte tatsächlich in Griechenland nochmal eine Situation entstehen, durch die Druck entwickelt wird und die vielleicht dann auch Optionen eröffnet, die es in den letzten Jahren so nicht gegeben hat. Mhm.